Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Viel Spaß, hier ist die Elite. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Elite, das Laberziehen. Und wir haben einen Gast. Und bevor ich meinen Co-Host auch anmoderiere, hier erstmal ja, die Beschreibung zu unserem Gast. Also zur Erklärung, wen haben wir als Gast? Es gibt ja immer wieder Menschen, die sagen, jeder kann es schaffen. Also der Markt regelt und jeder kann es schaffen. Und wir haben heute so jemanden eingeladen, dessen Kontostand aber noch nicht exorbitant ist. Und das fand sich allerdings niemand. Also wir haben irgendwie niemanden gefunden, dessen Kontostand nicht extrem hoch ist, der nicht gesagt hat, jeder kann es schaffen. Also haben wir mal uns weiter umgeschaut und dann haben wir nach reichen Anarchokapitalisten geschaut. Und die Anarchokapitalisten gehen ja davon aus, dass am freien Markt, wenn dann mal wirklich jegliche Politik weg ist, die Reichen ja trotz allem quasi sich irgendwie wohltätig zeigen und so als Großspender aus reiner Nächstenliebe unterwegs sind. Und so jemanden haben wir uns eingeladen, der uns als Großspender unterstützt. Da fand sich dann allerdings auch niemand. Und dann haben wir uns überlegt, wer kennt sich noch mit Markt und Kohle aus? Und dann kamen wir auf Menschen aus dem Ruhrpott. Und darum sprechen wir heute mit meinem Co-Host, dem Zeilenende aus dem Ruhrpott. Grüß Gott. Glück auf. Ich hatte ein bisschen Angst, dass du jetzt ankündigst, dass du Friedrich August von Hayek wiederbelebt hast und ich jetzt nach der CDU auch noch mit Hayek sprechen muss. Ja, mal schauen. Also wir wissen ja noch nicht zu diesem Zeitpunkt, ob wir mit der CDU gesprochen haben. Es ist zumindest ein Szenario, mit dem ich mich anfreunden muss, emotional. Ja, wir sind auf jeden Fall jetzt nach der Wahl. Ihr wisst jetzt schon das Ergebnis, wir wissen es zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht, denn wir sind gerade mal jetzt mehrere Wochen vor der Wahl, aber wir müssen ja schon für nach der Wahl vorsorgen, weil wir wissen ja nicht, ob wir nicht auf der Flucht sind oder auf dem Weg ins Exil oder schon remigriert oder deportiert oder sonst irgendwo gelandet. Ich wollte das wunderschöne Bonmot von diesem nach der Wahl ist vor der Wahl schon von mir geben, aber dann blieb es mir eigentlich dann doch im Halse stecken, weil da kann man sich ja auch nicht mehr so sicher sein. Genau, also wir wissen noch nicht, wie die Wahl ausgegangen ist, aber ihr wisst es schon. Und ich habe mir jetzt überlegt, das Problem mit dieser Wahl, also wir werden auf jeden Fall nochmal vor dieser Folge auch nach der Wahl schon zu hören gewesen sein. Das heißt, das ist so eine Zeitreise-Geschichte mal wieder. Aber an dieser Stelle können wir schon mal sagen, wir wissen es noch nicht. Ihr wisst schon, ihr müsst auch damit klarkommen und wir werden auch schon was dazu gesagt haben werden. Aber wir wissen es, wie gesagt, jetzt noch nicht und deswegen können wir aber jetzt schon mal sagen, wir wissen, dass wir nach diesem Wahlkampf definitiv die Gehirne entknoten und entspannen müssen. Genau. Und wir können auch sehr sicher sein, dass ihr, liebe Elite-Bombardantinnen, Bombardanten und Bombardhunden, danach irgendwas Erbauliches brauchen werdet. Da können wir sehr sicher von ausgehen. Und deshalb hoffe ich, dass der Aushilfsidee jetzt was sehr Erbauliches vorbereitet hat. Genau. Wir haben mal 20 Ideen, wie man Wellness fürs Gehirn machen kann, also um das Gehirn so richtig zu entspannen nach so einer Wahl. Und das Schöne an diesem Thema ist ja, wir sind ja jetzt mitten im Wahlkampf und das Zeilenende ist ja auch schon die letzten Tage voll im Nachrichten-Overflow. Er bekommt ja alles mit und ich bin mal gespannt, wie explosiv die Vorstellung ist, dass man das Gehirn von diesem Scheiß auch nur so halbwegs entspannen kann. Beginnen wir mal mit was ganz Einfachem. Meditation. Kannst du dir vorstellen, dass du so am Wahlabend um 20 Uhr, wenn so die Berliner Runde läuft, dich einfach nur hinsetzt und sagst, Om. Um. Das Schöne daran ist ja, dass ich ja hin und wieder die Freuden des Dialekts pflege und ich könnte dann immer auf die Ommel hauen, auf die Ommel hauen, auf die Ommel hauen und ich fürchte, ich werde so vor dem Fernseher sitzen, dass ich mir selber auf die Ommel haue, um Fritze Merz aus meinem Kopf wieder zu vertreiben. Also du wirst Fritze Merz aus deinem Kopf vertrieben haben werden. Konjunktivis Schmerzititis, ja. Gut, als nächster Vorschlag, der hier steht, ist progressive Muskelentspannung. Das ist das, wo man sich auf den Boden legt und an jeden Muskel einzeln denkt, ne? Ja, war das nicht das, wo du quasi da liegst und dann Fäuste ballst und dann loslassen. War das nicht das? Wo du quasi immer die einzelnen Muskelgruppen voll anspannst und dann wieder loslässt? Das kann auch sein. Ich rate ja grundsätzlich dazu, wenn ihr die Faust schon geballt habt, sucht eine Fresse für die Faust. Das lohnt sich meistens. Also danach kann man dann entspannen. Okay. Politische Meditation mit dem Zeilenende. Ummel. Jetzt muss man allerdings vorsichtig sein. Am Ende begegnen einem Menschen im Wald mit geballten Fäusten. Und es wäre suboptimal, wenn man dorthin geht zum Waldbaden. Bisschen grüner oder was? Na, das ist hier der dritte Vorschlag, Waldbaden. Zeit in der Natur senkt Stresshormone und verbessert die Gehirnfunktion. Das Problem ist, dass da Erwin und Helga meistens auch in ihrer Funktionsjacke durch die Gegend marschieren und ganz davon ausgehen, dass die eine Partei gewählt haben, die mir gar nicht schmeckt. Okay. Du meinst irgendwelche Anarcho-Kapitalisten? Ja, also in meinen Breiten wahrscheinlich FDP. Du wirst übrigens lachen, die FDP sind ja gar keine Anarchokapitalisten. Die sehen ja zumindest noch den Staat als Minimalanwesenheit. Das sehen Anarchokapitalisten, also so voll, komplett freie Marktradikale, gar nicht. Das muss man denen immerhin lassen. Also sollte die FDP jetzt aus dem Parlament geflogen sein werden, dann kann man zumindest ein Gutes noch über sie sagen, sie sind nicht keine Anarchokapitalisten. Bei Schäffler bin ich mir nicht immer so ganz sicher, ob der nicht doch Anarchokapitalist ist. Ja, aber er ist nur einer von vielen und ja. Also man muss dazu sagen, zum Beispiel Christian Lindner ist definitiv kein Anarchokapitalist. Weißt du, woran du es merkst? Der bezieht jetzt vor der Wahl Gehalt vom Staat? Genau. Der kann den Staat gar nicht abgeschafft haben wollen, weil er ja Finanzminister werden wollte. Ja. Ihr wisst jetzt natürlich schon mehr und wisst natürlich, wer jetzt Finanzminister werden hätte können oder wird. Wie gesagt, wir wissen es nicht. Aber ja, dann digitale Pausen. Also das ist, wenn ich kurz durch meinen Insta-Feed scrolle, um mir Katzenvideos anzuschauen. Ne? Nein, bildschirmfreie Zeiten. Freunde, habt ihr euch mal die Welt da draußen angeschaut, diese Realität? Also wenn ihr mir meine Katzenvideos wegnehmt, dann ist, wie soll das entspannen? Du hast eine eigene Katze, guck doch einfach der eigenen Katze zu. Die liegt gerade im Körbchen und schläft, die ist gerade nicht sehr unterhaltsam. Naja, aber sobald sie dann mal wach ist, hast du digitale Pause. Das war schön. Ja, aber ich könnte auch ein Video von der Katze machen und sie zum Instastar machen. Sie ist sehr fotogen. Gut, das nächste Thema ist auch etwas, wo du mit Katzen sicherlich viel Spaß haben kannst. Düfte wie Lavendel oder Rosmarin wirken beruhigend und anregend. Quasi eine Aromatherapie. Bei Lavendel hast du nicht mit Katzen natürlich keinen Spaß, aber kann man dich vielleicht mit einer Aromatherapie therapieren von der Bundestagswahl? Ich weiß nicht, ob Lavendel tatsächlich so ein Problem ist, aber ich habe Katzenminze bei der Katze noch nicht ausprobiert, das kommt noch. Ich erinnere mich sehr düster, dass Aromatherapie ganz ein großer ist. Also von daher lassen wir da einfach die Finger von, oder? Wir wollen doch keine pseudowissenschaftlichen Empfehlungen geben. Ich weiß nicht, ob es nicht trotz allem beruhigend wirkt. Also es ist... Auf mich wirkt nur der Geruch von Kohlenstaub und Reibekuchen beruhigend. Und Ketchup. Ketchup riecht nicht. Die einen sagen so, die anderen riechen Ketchup. Bösartige Unterstellungen. Ketchup riecht nicht. Zuckertomatenduft dürfte durchaus, naja, man kann es aber auch jetzt mit Sport, also mit körperlichen Aktivitäten probieren. Sport wie Yoga, Schwimmen oder Tanzen erhöht die Durchblutung und fördert die Neuroplastizität. Also Bewegung als Therapie gegen den Stress, den man durch die Bundestagswahl hatte. Therapeutisches Boxen oder was? Okay, ich sehe schon. Ich werde Fitness-Influencer. Du bleibst aggressiv. Ich ziehe das jetzt durch, aber das wäre ja tatsächlich also mal so. Spaziergänge, besonders in der Natur, fördern sie Kreativität und mentale Klarheit. Das man möchte eigentlich an dieser Stelle sagen, hätten die ganzen Parteien nicht vor der Wahl einfach spazieren gehen können? Da wäre manchmal, also mentale Klarheit wäre an manchen Stellen. Du weißt, welche politischen Gruppierungen zuletzt regelmäßig Spaziergänge organisiert haben? Ich weiß nicht, ob das die beste Empfehlung ist, Politikerinnen und Politikern mehr Spaziergänge anzuraten. Ich überleg gerade, ob man, das wäre doch mal eine Idee, das wäre doch ein geiles Format. Und zwar, statt die Berliner Runde, der Berliner Spaziergang. Du schickst quasi die Spitzen aller Parteien einfach durch einen Spaziergang durch Berlin. Keine Ahnung, kannst ja da immer wieder verschiedene Gegenden nehmen. Marzahn, Hellersdorf, oben in Pankow kannst du Charlottenburg oder auch mal raus nach Potsdam oder sowas. Also ich hätte da genügend Ideen. Du kannst auch dann, keine Ahnung, das dann irgendwann mal ausweiten, also Landtagswahlen, nach Landtagswahlen quasi nicht die Berliner Runde losschicken, in Berlin dann, sondern natürlich immer vor Ort, also keine Ahnung, in Erfurt ein bisschen spazieren gehen. Mhm. Oder wenn du in Dresden bist, dann so Freital ist direkt um die Ecke von Dresden. Kannst du quasi die Berliner Runde in Freital. Träumchen. Also oder hier in Leipzig vielleicht die Eisenbahnstraße langlaufen lassen. Du könntest ja auch den Hannibal einfach machen lassen. Den Hannibal? Er ist ja die Elefantenrunde, nicht? Ach, du möchtest sie über die Alpen schicken nach Italien zu Meloni. Ja, das ist dann deren Problem. Also ich meine, so hat es ja schon mal begonnen, das ganze Problem. Wenn ich jetzt sage, welches Problem hat denn damit begonnen, dass jemand mit über die Alpen gegangen ist? Und zwar Richtung Süden. Willst du jetzt Hannibal dem Karthager irgendwelche Schuld an irgendwelchen Kriegen vorwerfen? So, keine Ahnung. Also außer dem Punischen? Ja. Darf ich dich an den Canossa-Gang erinnern? Auch nichts Gutes. Ging der über die Alpen? Ja. Natürlich, Canossa liegt in Italien. Ja, aber ist der nicht um die Alpen drumherum gelaufen? Man kann nicht um die Alpen drumherum laufen, wenn man nach Italien will. Doch. Nein. Du läufst einmal bis Frankreich und dann runter an Nizza vorbei. Das sind auch Alpen. Am Meer entlang. Ja, du musst ja erstmal durch die Alpen durch, um ans Meer zu kommen. Ja, du kannst doch komplett um die Alpen rum und dann am Mittelmeer entlang. Da stehen doch die Pyrenäen dann im Weg. Das geht doch nahtlos ineinander über. Nein. Doch. Zwischen Pyrenäen und Alpen ist ein bisschen Raum, mein Freund. Nein, da ist kein Raum. Da wohnen Leute, da ist kein Raum. Ich habe nachgeschaut, da ist die Côte d'Azure. Die ist hinter den Alpen. Also zwischen Alpen und Pyrenäen ist noch ein bisschen was. Sonst würde das doch bei der Tour de France auch in eines andere übergehen. Und da sind immer so ein paar langweilige Etappen zwischendrin. Ja, die werden ja im Fernsehstudio produziert, also in dem gleichen Ort, die Mondlandung gemacht wurde. Ah, apropos Mondlandung und Tour de France, Ausdauersport ist auch eine Lösung gegen Gehirnverknotung. Steht hier. Laufen oder Radfahren steigert die Produktion von Glückshormonen. Also wenn es darum geht, dass man einfach Glückshormone produziert, dann gibt es da auch eine Lösung im Fläschchen. Kann man sich direkt in die Adern. Okay, ich habe ja gefragt, ob wie man das Gehirn entspannt. Jetzt wird's lustig, weil jetzt kommt Gehirntraining. Sudoku, Kreuzworträtsel oder Denksportaufgaben verbessern die kognitive Flexibilität. Aber es soll angeblich entspannen. Naja, du hast ja schon behauptet, dass Sport irgendwie entspannen soll. Dann muss natürlich auch Gehirnjogging ja irgendwie entspannen. Kannst du dir vorstellen, dass du so da sitzt und ein Sudoku löst gegen den Stress, den eine Bundestagswahl? Ja, hier, also Sudoku vielleicht nicht, aber so Kreuzworträtsel. Mhm. Irgendwie, keine Ahnung, deutscher SPD-Politiker, Bundeskanzler 1998 bis 2005. Mal gucken, ob Verräter reinpasst. Fünf Buchstaben. Wieso fünf? Hattest du nicht fünf Buchstaben gesagt? Ich habe verstanden, fünf. Naja. Nein. Bundeskanzler, SPD-Politiker, Bundeskanzler von 1998 bis 2005. Ach so, bis 2005. Ich will fünf Buchstaben. Siehst du, mein Gehirn ist schon wieder verknotet. Scheiß Wahlkampf. Neue Fähigkeiten lernen. Zum Beispiel ein Instrument spielen oder eine Sprache lernen. Oh ja, das ist also nach der letzten Bundestags, auf jeden Fall so, wie die Ergebnisse der letzten Bundestagswahl jetzt vor uns gelegen sein werden, kann ich dringend dazu raten, eventuell eine Sprache zu lernen. Gedächtnisübungen, Techniken wie Mnemotechnik oder Mindmaps schärfen das Erinnerungsvermögen. Wäre das nicht vor der letzten Bundestagswahl schon sinnvoll gewesen, dass da Erinnerungsvermögen gewesen wäre? Okay, so fällt mir jetzt auch kein Gag mehr ein. Das ist ja schlimm. Ist ja schlimm. Naja, wir müssen nehmen, was wir kriegen. Nee, muss man nicht. Man kann es auch wegrevoltieren. Man könnte es auch einfach verbieten. Okay, wir sind schon bei Punkt 12. Lesen. Bücher, Artikel oder wissenschaftliche Themen fördern Neugier und Denkfähigkeit. Ja, das Gesamtwerk von Gramsci vielleicht mal wieder zur Abwechslung, oder? Also ich muss dazu sagen, die meisten Menschen, die mir erzählen, dass sie irgendwas gelesen haben, und dann irgendwas danach erzählen, was sie denn gelesen haben und was sie jetzt neuerdings denken. Ich weiß nicht, ob Lesen und wissenschaftliche Themen fördern Neugier. Die Neugier von wissenschaftlichen Themen können halt auch auf Telegram befriedigt werden. Ja, wie gesagt, also dann vielleicht einfach bei den Klassikern bleiben. Irgendwie, wie gesagt, Gramsci, bisschen Lenins Imperialismus-Theorie vielleicht. Die Themen kommen ja immer wieder. Man könnte auch eine Rosa-Luxemburg-Biografie vielleicht mal zur Abwechslung wieder lesen. Ist da irgendwas Spannendes außer der Tod? Grundsätzlich alles, aber man sollte sich auch den Tod anschauen, ja. War die tatsächlich spannend? Ja, das ist, also bitteschön, das ist mit Migrationserfahrung, mit sich durchsetzen in deutschen Kaiserreich als weibliche Politikerin, Avantgarde sein, Theorie lesen. Ja, aber was ist die eigentlich spannende Frage? Okay, vielleicht ist es tatsächlich gar nicht so verkehrt, die Biografie zu lesen. Wie kommt man auf die Idee, nach Deutschland zu ziehen aus Luxemburg? Aber eine Sache, die Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht möglicherweise tatsächlich gemacht haben, und das wird hier auch als Entspannung fürs Gehirn bezeichnet, tiefe Gespräche, Austausch mit Freunden oder Familie regen das Denken an und bauen Stress ab. Freunde, ihr habt schon mit allen euren Freunden und Verwandten vor der Wahl gesprochen und nicht erst danach. Na, tiefe Gespräche. Ja, sehr tiefe und ernsthafte Gespräche. Ja, nach der Wahl sind es dann vielleicht tief traurige Gespräche. Ja, das ist so lustig, weil wir senden jetzt quasi, diese Folge kommt, 2 Wochen nach der Wahl raus. Das heißt, wir sind jetzt irgendwann im März. Und das auch nur, weil wir keine Lust haben, irgendwie über den Karneval zu reden, weil der ja noch trauriger sein wird wahrscheinlich. Der wird zu diesem Zeitpunkt, ja doch, wir werden jetzt, diese Folge wird 2 Wochen nach dem Karneval sein. Meinst du, das wird irgendwann mal so eine typisch deutsche Redensart, dass, so wie wir früher gesagt haben, dass wir im Arsch sind, wir zukünftig sagen, wir sind im März? Aha, okay. Das war gut. Spielen. Gesellschaftsspiele oder Schach fördern strategisches Denken. Ja, da kann man seine Aggressionen auch abbauen. Also das rennt bei mir ja offene Türen ein. Ich habe mal eine Frage. Gesellschaftsspiele, ist Mensch, ärgere dich nicht auch ein Gesellschaftsspiel? Ja, ist es. Und kann man davon ausgehen, dass sich da Menschen entspannen dabei? Es soll gerüchtehalber Menschen geben, die sich beim Mensch ärgere dich nicht entspannen können. Es soll Menschen geben, die im Laufe des Spiels das Brett durch die Wohnung werfen. Witzig aber war, ich finde dieses Spiel irgendwie komplett langweilig, weil mir jeglicher Skill dabei fehlt. Es ist ein reines Glücksspiel. Also wirklich reines Glücksspiel. Natürlich, es ist ja der Witz, aber es ist ja so beliebt. Es ist total easy peasy. Ja, wobei übrigens ich jetzt irgendwo gelesen habe, alles Spielen ist falsch. Angeblich stellt man zu Beginn 3 Männchen ins Haus und 1 draußen hin. Okay. Ja, also irgendwie auch witzig. Hausregeln. Ja. Immer Hausregeln. Egal ob Mensch ärgere dich nicht oder Uno. Ich glaube, Uno spielt nämlich auch keine Sau richtig. Deshalb Hausregeln. Ja, weißt du, was die meisten Leute nicht richtig spielen? Und das ist richtig schlimm. Demokratie. Das auch, aber Monopoly. Monopoly sollte man ja gar nicht spielen. Doch. Aber Monopoly hat tatsächlich eine Regel, die haben die meisten Leute noch nie gelesen und wenn dann nicht beherzt. Nämlich, wenn du auf ein Feld kommst, hast du die Möglichkeit, diese Straße zu kaufen. Ja. Möchtest du diese Straße nicht kaufen? Ja. Steht diese Straße zum Verkauf und zwar zur Auktion. Ich weiß. Und das spielen die meisten Leute nämlich nicht so. Heißt, die meisten Leute spielen, du kannst die Straße nur kaufen, wenn du drauf kommst. Und dann dauert so ein Spiel aber auch eine halbe Ewigkeit. Und dann bist du nämlich eigentlich auch meistens nicht genötigt, eine Straße, wenn du schon auf 2 anderen Straßen, die gehören dir und der dritte landet auf der Straße, die zu der Dreier-Serie gehört und er kauft sie nicht, dann ist er eigentlich aber genötigt, sie zu kaufen, sonst hast du sie. Das heißt, du kannst ja auch Straßen einfach nur dadurch kaufen, dass die anderen Leute zu wenig Geld haben, um sie sich selbst zu kaufen. Dann kannst du sagen, ach, ich hätte sie gerne. Und wenn sie dann nämlich nicht zu dem Preis weggeht, zu dem sie normalerweise weggehen kann, kannst du sie immer noch hochsteigern. Also wenn jemand sagt, ich würde sie wegkaufen, damit du sie nicht hast, dann kannst du sie immer noch ziemlich hochpokern. Und so geht nämlich viel, viel Geld ganz, ganz schnell mal in die Bank. Ja, ich habe das schon immer richtig gespielt. Was meinst du, wie ich radikalisiert worden bin mit 5? Ja, apropos 5, gibt es möglicherweise auch, aber Omega-3-Fettsäuren sind angeblich gut fürs Gehirn zur Entspannung. Lebensmittel wie Fische, Nüsse oder Leinsamen unterstützen Gehirnfunktion. Reibe ich dann das Gehirn damit ein? Ja, genau. Du schiebst dir den Fisch in die Nase, ziehst ihn aus der anderen Nase wieder raus und dann reibt er schön am Gehirn entlang. Man wird ja wohl noch fragen dürfen, oder? Ja, oder Nüsse in die Nase, ne? Nüsse in die Ohren. Nüsse in die Ohren kann ich sowieso nur anraten. Das ist in allen Lebenslagen ein guter Tipp. Ist auch, wenn der ekelhafte Nazi-Onkel auf dem Familienfest ist. Einfach Nüsse in die Ohren. Also beim Nazi-Onkel. Ist der Nazi-Onkel eigentlich ein freier Radikaler? Das kommt drauf an. Helfen Antioxidantien gegen ihn. Denn Beeren, dunkle Schokolade und grüner Tee schützen vor freien Radikalen. Es gibt doch so schokolierte Erdnüsse, oder? Schokolierte Erdbeeren wären noch cool. Ja, aber nee, die Nüsse von vorher mit der Schokolade halt, ne? Ach so. Ja, und jetzt pass auf, weißt du, wie du das wegkriegst? Ausreichend Wasser trinken. So kriegst du das dann auch runtergespült. Weil Dehydration kann die Konzentration und mentale Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. Also immer viel, immer genügend Wasser. Nicht zu viel übrigens. Es gab mal irgendein Gewinnspiel, da hat so irgendeine Olle eine Switch gewinnen wollen. Ich glaube, es war eine Switch. Da hat irgendwer eine Switch verlost und da ging es um viel, viel Wasser trinken. Und die hat so viel Wasser getrunken, dass sie die Switch zwar gewonnen hat, aber nicht viel davon hatte, weil sie gestorben ist. Ja, Wasservergiftung ist fies. Ja. Rate ich dringend von ab. Also den meisten Menschen. Gut, kommen wir zu den letzten 3. Du. für alle Menschen, denen das Wahlergebnis noch immer schlaflose Nächte beschert, ausreichend Schlaf, wichtig für die Verarbeitung von Informationen und Regeneration. Deswegen sind ja auch Politiker, das sind ja auch politische Entscheidungen in solchen Nachtentscheidungen immer so ein bisschen gefährlich, weil Verarbeitung von Information und Regeneration ist dann halt nicht gegeben, wenn du quasi bis um 3 in der Nacht irgendwie Politik machst. Ich glaube, es macht am Ende des Tages auch keinen Unterschied. Aber für all diejenigen, die bei denen das mit dem Schlafen nicht klappt, ihr könnt dann ja einfach Nachtwanderungen machen. So, und für alle, die jetzt dem Englischen nicht mächtig sind, geben wir mal einen ganz tollen Tipp. Powernaps. Und für alle, die Englisch können, Powernaps. Kurze Nickerchen verbessern Fokus und Leistungsfähigkeit. Das klingt auch schon so, als hätte diese Liste irgendwie mindestens auch einen Anteil FDP haben müssen, oder? Ja, wahrscheinlich. Kannst du so Powernappy? Nee, ich bin so der Kandidat, mittags hinliegen, eine Stunde schlafen, Kopfweh. Also Mittagsschlaf macht bei mir ganz gerne Kopfweh. Ich bin beeindruckt, dass du überhaupt mittags schlafen kannst. Na, manchmal hat man das so, aber dann ist man müde und dann wacht man aber auf und hat irgendwie so ein, oh nee. Ich weiß nicht, also ganz selten mal, und es gibt auch nur 2, 3 Locations, wo das geht, kann ich mittags schön mich hinlegen, wegmuffeln oder wegmummeln. Da penne ich dann aber auch 3 Stunden. Also das ist dann schon so 2, 3 Stunden, ist dann auch, hat auch nichts mehr von Powernap oder kurzem Nickerchen. Das ist alles eine Frage der Relation, ja, ne? Das ist dann so die, Weihnachten bei den Schwiegereltern, wenn du so nach dem großen Mampf erstmal dich hinlegst, da kannst du dann auch 3 Stunden pennen irgendwie. Und ja, das ist so eine weiche Matratze, eine dicke, fette, weiche Decke. Alles schön warm und da pennst du dann aber auch wie ein... Ja, ja, also, das stimmt. Ja, gut. Wobei, das kann ich auch nicht. Aber wie gesagt, also Relation, ne? Also ich habe ja hier so eine kleine weiße Fellkugel mittlerweile auch. Und wenn ich mir anschaue, wie viel die so am Tag schläft, bei der ist, glaube ich, 3 Stunden auch ein Powernap. Ja, wie gesagt, Powernap, so diese Stunde hinlegen und schlafen, geht eigentlich immer mit dem Risiko einher, aufzuwachen und dann Kopfweh zu haben. Keine Ahnung warum. Es ist so ganz seltsam. Dein Hirn entspannt sich dabei also nicht? Nee, zumindest nicht bei Powernaps. Verbessert vielleicht Fokus und Leistungsfähigkeit. Ich wäre wahrscheinlich auch fokussiert und leistungsfähig, wenn ich da nicht Kopfweh hätte. Ja gut, das mag sein. Ich bin ja zum Glück nie fokussiert und leistungsfähig, von daher habe ich das auch gar nicht nötig. Ja, kannst du im Auto schlafen? Ja, aber nur, wenn ich am Steuer sitze. Man musste mal einen Powernap am Steuer machen, dann hast du danach einen Autofokus. Das Schlimme an diesen modernen Autos ist, dass die einen ja immer anpiepsen, wenn man versucht zu schlafen. Ja, und nicht wie der Beifahrer brüllen wie am Spieß. Kreative Betätigung. Kunst und Musik, malen, schreiben oder musizieren steigern die Kreativität und entspannen. Das heißt, wenn wir Podcast machen, das ist gar nicht Therapie, sondern Entspannung. Ja, vermutlich. Also kreativ ist es ja gelegentlich und dementsprechend. Also wir therapieren uns quasi jetzt auch von dieser Wahl. Ja, das wird schon ein paar Jahre dauern. Wahrscheinlich irgendwie 8 oder sowas. Oder 4 vielleicht. Also mal ganz ernsthaft. Also wir sind jetzt einen Monat vor der Bundestagswahl und ich habe schon jetzt keinen Bock mehr auf die Scheiße. Aber wir führen auf jeden Fall auch noch Interviews. Also zu diesem Zeitpunkt haben wir jetzt 2 im Kasten. Es kommen noch mindestens 2, zumindest sind sie geplant, wenn die Gesprächspartner nicht abspringen. Und ja, ihr werdet zu diesem Zeitpunkt vielleicht sogar 5 Gespräche geführt haben. Ich gebe die Hoffnung noch nicht ganz auf, dass wir ja noch ein 5. Gespräch kriegen. Mal gucken. Ach ja, die Tatsache, dass wir übrigens 4 Folgen vor der Wahl aufnehmen, sorgt dafür, dass unsere 500. Folge nicht auf den 14.06. fällt, nur so als kleine Vorwarnung. Sonst würde sie nämlich auf den 14.06. fallen. Tut sie aber nun nicht. Das ist traurig. Gut, war denn was für dich dabei? Kannst du dir vorstellen, dass du nach der Wahl eine von diesen 20 Ideen wahrnimmst? Keine Ahnung, meditieren und dich währenddessen mit Omega-3-Fettsäure einreiben, eine neue Fähigkeit lernen und dabei quasi autogenes, Muskeltraining machen oder kannst du dir vorstellen, dass du irgendwie tiefe Gespräche beim Schach führst, Gedächtnisübungen beim Sudoku machst, also quasi ein Sudoku lösen und dir dann merken, wie es war und einfach 3 Wochen später nochmal aufschreiben. Ich fand Ausdauerboxen eigentlich eine ganz sympathische Angelegenheit. Ausdauerboxen? Ja. Und natürlich dazu ausreichend Wasser trinken. Ja, warum nicht? Also, Hauptsache ist klar, ne? Und ausreichend schlafen. Winterschlaf. Kann man 4 Jahre Winterschlaf am Stück? Ich glaube, das geht mit der Dehydration und der Ernährung nicht einher. Was ich mir aber lustig vorstelle, ist, wie du beim Schach Powernaps einlegst. Naja, wenn du nicht gerade Speedschach spielst, dann kann so eine Schachpartie ja gerne schon mal so einen Monat dauern. Also mit Powernaps zwischendurch? Es gibt ja Menschen, die spielen quasi so auf die Entfernung per Briefschach. Also von daher, da ist Zeit für mehr als nur einen Nap. Ach ja, na gut, dann wünschen wir euch allen Kraft und Ausdauer und natürlich eine gute Nacht. Und tschüss. Ciao.